Kundgabe 8840. Empfangen am 16.08.1964. Unbekannte Flugobjekte. Was euch über unbekannte Flugobjekte berichtet wird, könntet ihr glattweg als Irrtum abtun. Denn es sind dies nichts als fantastische Wunschgedanken derer, die sich dadurch in die Hände des Gegners begeben, weil sie nicht die Bindung haben mit mir, der ich sie dann auch aufklären könnte. Das Verlangen der Weltmenschen ist zu groß, die ein mit Sicherheit bevorstehendes Ende nicht wahrhaben wollen und nach Auswegen suchen, um ihm zu entgehen. Und es gehört dies alles zu den Zeichen der Endzeit, dass sie sich Rettung erhoffen von anderen Welten, ohne dabei zu bedenken, dass es keine Verbindung gibt zwischen der Erde und den Bewohnern jener Welten. So viel steht fest, dass Menschen, die solche Objekte gesehen haben wollen, sich in gewisser Weise mit den Kräften der Unterwelt verbinden, dass diese durch die Macht, die der Fürst der Finsternis noch hat und in der letzten Zeit besonders anwendet, gefesselt werden und ihm ihre Sinne zuwenden. Er äußert sich in Form von Erscheinungen, die zuletzt bis ins Kleinste geschildert werden können, was aber auch ein Zeichen ist von der Einstellung der Menschen zu mir. Tiefgläubige Menschen werden solche Erscheinungen nicht erleben, denn für sie gilt die Entrückung der meinen vor dem Ende, die aber nicht in der Weise stattfindet, dass ich meine Boten zur Erde sende, sondern selbst komme in den Wolken, wie ich es euch gesagt habe. Jene angeblichen Abgesandten sind Kräfte der Finsternis, die wohl am Ende eine große Macht haben, durch das Zustandekommen von sichtbaren Truggebilden, die aber ebenso auch vergehen, wie sie erscheinen. Die aber nur gesichtet werden können von solchen Menschen, die entweder dem Gegner schon verfallen sind oder von solchen, die noch nicht die rechte Einstellung zu mir fanden. Denn wer zu mir hält, den belehret mein Geist. Und das wahrlich in aller Wahrheit. Was aber erhoffet ihr Menschen euch von jenen Erscheinungen? Ihr glaubet gleichzeitig den euch auf medialem Wege zugegangenen Versprechungen und wandelt dadurch mehr denn je in der Finsternis. Was ihr zu sehen glaubt, das sind keine sichtbaren Schöpfungen von mir, sondern nur Trugbilder dessen, der sich die Wünsche und das Verlangen jener zunutze macht, die ihr Leben erhalten wollen und durch dieses Verlangen seine Macht stärken. Und auch die Bewohner jener sichtbaren Objekte sind aus seiner Welt, die sich für kurze Zeit materialisieren, um aber auch wieder zu vergehen. Der Gegner hat am Ende große Macht. Das wird euch immer wieder gesagt von mir selbst. Und angesichts des Endes nützet er auch diese Macht, um jene zu verführen, die nicht fest zu mir stehen und durch ihren Willen leicht zu beeinflussen sind. Doch aus jenen Kreisen, die mir angehören, wird euch keine derartige Botschaft zugehen, denn wo ich selbst mein Licht erstrahlen lasse, dort hat der Gegner keinen Zutritt. Wer aber sich schon auf seinem Boden befindet, der wird stets mehr Beweise anführen können, die jedoch nicht anders zu bewerten sind als Trug und Schein. Haltet euch an mein Wort, dass es keine Verbindungen gibt zwischen den Bewohnern der verschiedenen Welten und dass, wenn das Ende herangekommen ist, keiner dem Ende entgehen kann, sondern von mir selbst entrückt wird, lebenden Leibes oder der Neubannung anheimfällt. Doch dazu benötige ich wahrlich keiner Boten aus einer anderen Welt, ansonsten auch ihr darüber Aufschluss erhalten würdet, die ihr die Wahrheit hinaustragen sollet in die Welt. Darum haltet euch an das, was ich euch sage, und lasset euch nicht beirren, denn mein Gegner ist auch euer Feind, und er sucht euch in das Verderben zu stürzen, was er aber nicht kann bei denen, die mir treu ergeben sind, die ich erretten werde aus aller Not am jüngsten Tage. Amen.